WDR 5. Doc 5, das Feature. Hallo, hier ist Lieferando. Ja, jawohl. Also wir bestellen tatsächlich Essen, um die Restaurants im Umfeld zu unterstützen. Der Frust gegenüber Lieferando ist halt gewaltig, weil die Konditionen sind halt schon hardcore. Und sie bestellen im Durchschnitt derzeit einmal pro Monat. Aber grundsätzlich essen sie dreimal am Tag, ne? Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Unser Ziel ist jetzt mal, sie überall dort für sie als First Choice, ja, oder als Möglichkeit gesehen zu werden. Frühstück, Sonntag, lass uns bei Lieferando bestellen. Ich bin der Lieferando. Auf die Fahrer wird nicht so viel Wert gelegt. Es ging halt immer um Performance, aber andererseits kein Datenschutz, keine Arbeitssicherheit und keine Führungsqualitäten beim bestehenden Team. Hallo, Picknick ist da. Ja, 4. Stock bitte. Ja, danke. Also generell bestelle ich keine Obst und Gemüse im Internet, weil es einfach die Frische ist, die man direkt sehen muss. Ich glaube, da spricht sich auch viel rum. Also auch über Nachbarn, die hören, ist wieder bei Picknick bestellt. In Summe sind wir aktuell natürlich im Expansions- und Wachstumsmodus. Insofern investieren wir da auch noch stark. Bestellung satt. Der Boom der Essenslieferdienste. Ein Feature von Johannes Zuber. Semi Jalzin saust mit seinem Fahrrad durch die Kölner Südstadt. Er hat es eilig und muss nur ganz selten mal abbremsen oder ausweichen. Die Straßen sind ungewöhnlich leer. Normalerweise wäre hier richtig was los um diese Zeit. Hunderte Menschen auf dem Weg zum Feierabendbier oder zu einem der vielen Restaurants und Imbisse im Viertel. Aber im Corona-Winter 2021 sind die Kneipen dicht und Auswärtsessen mit Freunden ist im Lockdown verboten. Semi Jalzin trägt einen knallig türkisfarbenen würfelförmigen Rucksack auf den Rücken. Darin mehrere Portionen heißes indisches Curry. Nach wenigen Minuten hält er vor einem Mehrfamilienhaus, schließt sein Fahrrad ab und klingelt. Hallo, hier ist Lieferando. Jawohl. Semi Jalzin arbeitet als Fahrradkurier für Lieferando. Das heißt, wenn Kunden über die Online-Plattform Essen nach Hause bestellen, bringt er es hin. Ich mache auch ein paar andere Sachen. Ich war eigentlich jetzt noch Museumsführer. Das ist jetzt wegen Corona, läuft das gerade nicht so. Dann bin ich freiberuflich noch ein bisschen tätig. Also nur als Fahrradkurier alleine, das füllt einen nicht aus. Also mich zumindest nicht. Bei Lieferando gehört Semi Jalzin inzwischen zu den erfahrensten Ridern, wie sich die Lieferfahrer selbst nennen. Denn im letzten Jahr hat er eine Menge neuer Kollegen dazu bekommen. Auch ausländische Kollegen, die zum Beispiel nicht so gut Deutsch können, ne, für die ist das halt sehr leicht, hier zu arbeiten. Dann andererseits haben wir natürlich auch Studenten, dann haben wir Leute, die das als Zweitjob machen, weil das Einkommen aus dem ersten Job nicht ausreicht. Das Unternehmen kann kaum genügend neue Fahrer einstellen, um die rasant gestiegene Nachfrage zu bedienen. Seit die Restaurants zu sind, boomt das Geschäft. Ende 2020 wickelte Lieferando 11 Millionen Essensbestellungen im Monat ab. Die Hälfte mehr als im Vorjahr. Im Lockdown lassen die Leute liefern. Ja, schon häufiger als damals, weil es einfacher ist, weil man ja auch nirgendwo essen kann. Wir haben vorher im Restaurant nie Essen bestellt. Wir waren halt immer vor Ort und jetzt gucken wir, dass wir bei uns in der Gegend die Restaurants unterstützen. In der Pandemie bleiben die Menschen zu Hause und shoppen online. Deshalb machen alle Lieferdienste seit einem Jahr ein Bombengeschäft. Auf einmal bestellen nämlich auch Leute, die sonst lieber in die City gegangen sind. Und zwar längst nicht nur warmes Essen. Jonas Windeler stoppt seinen schmalen weißen Elektrolieferwagen mitten auf der Straße eines Wohngebiets in Herne im nördlichen Ruhrgebiet und springt raus. In der Regel parken wir immer in der zweiten Reihe. Geht einfach am schnellsten. Großartig einparken wird jetzt hier zu viel Zeit fressen. Der junge Mann zieht schwere Kisten voller Bananen, Klopapier und Milch aus dem Laderaum, stemmt sie hoch und trägt sie zwischen den parkenden Autos zu einer Haustür. Hallo? Hallo, Picknick ist da. Ja, 4. Stock bitte. Ja, danke. Jonas Windeler studiert seit einem Jahr Sportwissenschaft in Bochum. Im Nebenjob liefert der 20-Jährige für den Online-Supermarkt Picknick Lebensmittel in Herne aus. Und darüber bin ich auch ziemlich glücklich, dass man jetzt hier im systemrelevanten Bereich ist. ich habe viele Kollegen, die können im Moment nicht arbeiten, können kein Geld verdienen. Das ist echt schon ein Privileg geworden, wenn man arbeiten kann. Auf jeden Fall, da bin ich auch durchaus mit zufrieden, dass das hier immer noch stattfindet. Lebensmittellieferdienste wie Picknick ersparen den Menschen den Weg zum Supermarkt, die sogenannte letzte Meile. Sie bringen Obst und Gemüse, Nudeln, Fleisch und Milchprodukte bis an die Wohnungstür. Ein Service, den es auch vor der Pandemie schon gab, der bei den meisten Kunden aber noch nicht so recht angekommen ist. Wir sind in einer Ausgangssituation, die im Lebensmittelhandel sehr, sehr stark von bestehenden Strukturen geprägt wird. Also im Stationären, wir haben in Deutschland das dichteste Filialnetz an Supermärkten, Discountern, SB-Warenhäusern im Vergleich. Und das nutzen die Kunden auch und machen ihren Wocheneinkauf selbst im Laden, erklärt Eva Stüber vom Handelsforschungsinstitut IFH in Köln. Wir sehen im Kaufverhalten im Lebensmittelkontext ein sehr, sehr starkes Gewohnheitsverhalten und dieses angesprochene dichte Filialnetz, das wir haben, das bringt aus Konsumentensicht nicht unbedingt die Notwendigkeit, da schnell einen Wechsel zu vollziehen. Schnell ganz sicher nicht. Schließlich shoppen die Deutschen schon seit mindestens 50 Jahren auf die gleiche Weise, wie das WDR-Fernsehen schon 1974 berichtet hat. Die Hausfrau von heute kauft im Supermarkt. Die Warenhäuser mit ihren riesigen Lebensmittelabteilungen, die Verbraucher- und Diskontmärkte, die Läden der großen Handelsketten wie Aldi, Stüsken, Tengelmann und so weiter. Über 500 Sorten Wurst, beinahe 200 Sorten Käse, mehr als 100 verschiedene Arten Brot. Hausfrau sagt man heute zwar nicht mehr, aber im Supermarkt kauft sie immer noch. Das Angebot ist noch größer geworden, die Auswahl riesig und das ziemlich günstig. Online-Anbieter haben es da schwer, sagt die Handelsforscherin Eva Stüber. Jetzt haben wir gleichzeitig im Lebensmittelkontext natürlich nicht große Margen auf den Produkten. Das heißt, für Anbieter heißt es, wenn sie in den Markt einsteigen, erstmal zu investieren. Und wieso sollte man investieren, wenn man diese Entwicklung noch nicht absieht, dass da etwas Neues kommt, dass sich das Verhalten ändern wird? Vor der Pandemie haben die Kunden gerade mal jedes 70. Lebensmittel im Internet gekauft, obwohl der Online-Einkauf bequem ist, das Sortiment groß und die Preise niedrig sind. Die Angst vor der Ansteckung mit Covid-19 hat doch den einen oder anderen überzeugt, im Online-Supermarkt zu bestellen. Ja, das haben wir während der Quarantäne mal gemacht tatsächlich. Gut, irgendwie muss man ja an Lebensmittel kommen in dem Fall. Ne? Ist tatsächlich auch eine super Option. Ja, online bei Lidl. Nee, das nicht. Na, da gehe ich schon lieber noch in die Läden, um mir die Produkte anzuschauen. Jetzt kaufen die Kunden mehr als jedes 50. Lebensmittel im Netz. Immer noch nicht wirklich viel, aber ein deutlicher Sprung. Immerhin anderthalb mal so viel wie vor Corona. Zu Hause bleiben, liefern lassen. Stückwerk Pizzakultur Mettmann. Telepizza Düsseldorf, die Genussbringer. Der Lieferservice für deinen Geschmack. Bestelle jetzt bei Bella Pizza in Köln. Die delikaten Salate vom Bringdienst Luis Pizza Express Paderborn sind da. Essen bestellen, indem man einfach bei der Pizzeria im Viertel anruft, kann man schon ewig. Wer nicht rausgehen will, sondern lieber auf der Couch Pizza isst, hat das auch schon vor Corona gemacht. Aber in absoluten Zahlen waren das weniger Leute als gedacht. Die gut 100.000 deutschen Restaurants und Imbisse haben in den vergangenen Jahren etwa 40 Milliarden Euro Umsatz im Jahr gemacht. Den allergrößten Teil mit den Gästen vor Ort. Geliefert haben sie nur Essen im Wert von gut 1,5 Milliarden Euro. Macht nicht einmal 4%. Die Corona-Lockdowns waren für die Gastronomie also eine Katastrophe. Also die Tür, die ich jetzt gerade aufschließe, die führt auf unsere schöne Terrasse, die normalerweise jetzt hier eben aufgebaut ist. Und hier haben wir unter normalen Umständen 120 bis 130 Sitzplätze. Wilma von Westfalen führt an einem Nachmittag im Januar durch ihr verwaistes Restaurant in Münster. Ein großes Steinhaus mit spitzem Dach und großen Fenstern mit Rundbögen. Über der Eingangstür steht in verschnörkelten Messingbuchstaben Großer Kiepenkerl, Gasthaus. Genau, hier ist unsere Gaststube. Also das ist dieser ganze Schankraum, der Thekenbereich. Hier sitzen viele Gäste gerne, die einfach auch hier schon zu Studentenzeiten vor 50 Jahren ihre Lieblingstische hatten. Im Moment ist das Restaurant aber totenstill und leer. Zwischen den Tischen stehen Plexiglaswände. Die Barhocker am Tresen sind verwaist. Wilma von Westfalen hatte nie geplant, ihr Essen irgendwo anders als in ihrem Restaurant anzubieten. Sie wurde zwar immer wieder von Lieferdiensten angesprochen, ob sie nicht auch über deren Plattformen ausliefern wolle, wollte sie aber nicht. Wir haben immer gesagt, irgendwie so, der Gast, der hier sitzt, das ist Prio 1. Das war für uns auch so, also wir haben mit gut 70 Mitarbeitern sind wir die ganze Zeit hier am Werkeln und Tun, dass jeder Gast eben auch wirklich dann glücklich und zufrieden hinterher dann das Haus verlässt. Und von daher war für uns das Liefern, da haben wir gedacht, das überlassen wir lieber Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber dann kam Corona und der große Kiepenkerl musste schließen. Gar nicht auszuliefern war also keine Option mehr, wenn die Köche und Kellnerinnen irgendwie weiterarbeiten wollten. Und wir haben erstmal da gesessen und überlegt, wie geht's denn jetzt eigentlich wirklich weiter? Können wir nicht irgendwie was machen, dass wir wenigstens einfach ja, aktiv sein dürfen? Diese Passivität, die macht uns gerade richtig, auch seelisch fertig. Der große Kiepenkerl geht online. Ich weiß, dass ich den Betreffenden am Samstagabend um 18 Uhr angerufen habe und er hatte, glaube ich, Sonntagmittag schon den Shop zumindest gerüstweise stehen und wir konnten am Montag früh dann online gehen. Die Kunden ordern außer Haus. Also zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass wir ganz viel telefonische Bestellungen entgegengenommen haben, aber manch einer hat auch einen Fax geschickt oder ja, kam auch hier natürlich vorbei. Dann muss das Essen irgendwie verpackt werden. Es war natürlich zu dem Zeitpunkt so, dass alle unsere Mitbewerber auch versucht haben, aktiv zu werden. Das heißt, es waren zeitweise auch Verpackungsmaterialien schwer zu bekommen. Und zum Schluss muss geliefert werden. Ganz viele Mitarbeiter haben sich gemeldet, haben gesagt, ich habe zwar keinen Führerschein, ich habe kein Auto, aber ich baue mir mein Fahrrad um oder mein Cousin hat eine alte Vespa, da kann ich hinten so ein Teil mir drauf bauen lassen und bin dann auf jeden Fall jetzt Gewehr bei Fuß und liefer total gerne aus. Innerhalb von ein paar Tagen wurde aus einem traditionellen Restaurant ein moderner Lieferservice. Seitdem liefert der große Kiepenkerl von Freitag bis Sonntag seine Gerichte aus. Also es war einfach auch eine total schöne Zeit, weil wir wirklich was Neues auch hier kreieren konnten. All das konnte Wilma von Westphal nur leisten, weil sie über 70 Angestellte hat und auch die Investitionen in den Aufbau des Lieferdienstes trotz der fehlenden Einnahmen stemmen konnte. Für viele kleinere Restaurants war das keine Option. Sie brauchten Hilfe von Online-Profis. Eigentlich mit dem 14. März hatten wir Anfragen von Restaurants in einer Anzahl, wie wir es vorher nicht gesehen haben. Nur um Ihnen ein Bild zu geben, pro Tag in den ersten zwei Wochen dieses Lockdowns im März hatten wir so viele Anfragen wie sonst in einem Monat. Katharina Hauke, Deutschlandchefin von Lieferando im Online-Interview. Viele verzweifelte Gastwirte versuchten, mit dem Außerhausverkauf ihre Existenz zu retten. Wir bieten das Rundum-Sorglos-Paket. Ich brauche einen Flyer, Papier oder die Website. Ich brauche die Technologie dahinter, um zum Beispiel Online-Zahlungsmethoden anzubieten. Ich brauche Verpackungsmaterial, das Logistik-Know-how. Alles das bieten wir. Die Restaurants, die ihre Gerichte über die Plattform ausliefern, können sich also weiterhin auf das konzentrieren, was sie am besten können. Essen kochen. Den Rest übernimmt Lieferando. Sie geben uns ihre Menükarte. Sie geben uns an, wann und in welchem Radius sie für Lieferung und oder Abholung sichtbar sein möchten. Wir beraten auch da durchaus, welche Speisen sich für Lieferung besser eignen und welche Speisen auch für den Konsumenten attraktiv sind. Und dann bekommen Sie von uns eine sogenannte Takeaway-Box, einen Drucker, mit dem Sie die Bestellungen, die über die App vom Konsumenten kommen, im Restaurant empfangen. Die Hilfe der Plattform gibt es aber nicht umsonst. Die Restaurants zahlen dafür üppige 30% des Bestellwerts als Provision. Wenn der Italiener um die Ecke also beispielsweise zwei große Pizzen für insgesamt 20 Euro verkauft, gehen 6 Euro direkt an Lieferando fürs Ausliefern. Von den übrigen 14 Euro muss die Pizzeria ihre Mitarbeiter bezahlen. Miete, Strom und natürlich Käse, Tomatensoße und was sonst noch auf die Pizza kommt. Viel Gewinn bleibt da nicht übrig. Kein Wunder, dass Lieferando in der Presse oft genug harsche Negativschlagzeilen macht. Lieferando gräbt Restaurants das Wasser. Warum Lieferando für die Wirte teuer ist. Ärger über Lieferando-Gebühren. Gastronomen leiden unter der Lieferando-Macht. Melanie Berke zieht einen meterlangen Metallwagen durch schier endlose Regalreihen in einer riesigen Lagerhalle in Herne. Sie holt Colaflaschen, Konservendosen und Nudelpackungen aus den Regalen und verteilt sie in die 18 roten Kisten auf dem Wagen. Ich kaufe einen für die Leute. Ja, ich packe die Bestellungen zusammen und dann wird das ausgeliefert, ne? Am Arm trägt sie ein Gerät in der Größe eines Smartphones, über ein Kabel verbunden mit einem anderen, das wie ein Ring an ihrem Zeigefinger steckt. Mein Scanner, der sagt mir genau, was für ein Produkt ich brauche und in welcher Kiste das kommt. Jede Kiste ist ein Kunde, ne? Genau. Aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Hinter ihr rollt schon der nächste Wagen an, vollgepackt mit roten Kisten, gezogen von einem weiteren Shopper, wie die Mitarbeiter in dem Verteilzentrum des Online-Supermarkts Picknick genannt werden. Aktuell haben wir ungefähr 380 Mitarbeiter, die hier Bestellungen für Kunden zusammenstellen. Und heute auf unserer Schicht sind 175 Leute, die gerade fast 3000 Bestellungen zusammenstellen. Till Hartmann ist der Leiter des Verteilzentrums in Herne. Und damit für alles verantwortlich, was zwischen der Anlieferung der Paletten und der Auslieferung der Waren an die Kunden passiert. Wir laufen immer die gleiche Route, weil wir natürlich am Anfang die ganzen schweren Artikel haben und am Ende die leichten, weil ja, wenn man eine Tüte Chips mal nach unten gelegt hat, ein Sixpack Wasser drauf, dann ist das halt schwierig. Eine Handvoll Mitarbeiter in grünen Jacken nimmt jede Avocado und jede Banane in die Hand, kontrolliert sie auf Druckstellen und Reifegrad und packt nur die perfekten Exemplare in die roten Kisten. In den Regalen sind die Produkte so angeordnet, dass die Shopper die richtigen sofort finden. Die Wege zwischen den langen Regalreihen sind geregelt wie im Straßenverkehr. Es gibt in jedem Gang eine Überholspur, damit die Shopper mit ihren rollenden Metallregalen gefahrlos aneinander vorbeikommen, wenn mal einer schneller ist. An den Ecken hängen große Spiegel, um Kollisionen zu vermeiden. Melanie Berke hat alle Kisten gepackt und zieht ihren Wagen zum Verladen in eine Art große Garage direkt nebenan. Ein Kollege wuchtet die Kisten in mannshohe, rollbare Metallgehäuse, die genau in die bereitstehenden Lieferwagen passen. Fahrer Jonas Windeler schiebt das Metallgehäuse auf eine kleine Hebebühne, fährt es etwa einen Meter nach oben und verlädt es geübt. Sobald das Fahrzeug beladen ist, startet Jonas Windeler seine Tour. Man hört nichts in der Elektroauto. Das Verteilzentrum in Herne ist neu, gerade mal ein Jahr alt. Picknick hat es eingerichtet, um mit dem Kundenansturm durch die Corona-Pandemie fertig zu werden. Also wir haben zwei Effekte gesehen. Zum einen, die Bestandskunden haben häufiger bestellt und mehr bestellt, größere Warenkörbe. Und es haben sich wahnsinnig viele neue angemeldet. Das Unternehmen brauchte mehr Mitarbeiter, sagt Frederik Knaut. Mehr Fahrzeuge und mehr Verteilzentren. Damals gab es nur eines in Viersen. Ein zweites musste schnell her. Wir haben dieses Lager hier innerhalb von 2 Wochen mit Unterstützung der Landesregierung auch an den Start bekommen. Wir haben uns da mit einem Brief an die Landesregierung gewandt und ein paar Maßnahmen vorgeschlagen. Wir haben sonntags ausgeliefert während der ersten Welle. Das hat uns auch nochmal Kapazitäten gebracht, die Lieferung am Morgen eingeführt und wirklich so einige Dinge getan. Trotzdem konnte Picknick längst nicht alle potenziellen Neukunden bedienen. Wir hatten zeitweise über 100.000 Haushalte auf einer Warteliste. Der Nachfrageboom durch die Corona-Pandemie hat alle Online-Supermärkte gezwungen, noch einmal kräftig zu investieren. Sie haben Lagermitarbeiterinnen und Fahrer eingestellt, Lieferfahrzeuge, Tüten und Trockeneis gekauft und die IT-Infrastruktur ausgebaut, damit die Server unter der Last der Anfragen nicht einknicken. Das sind natürlich Vorgänge, über die man sich im großen Maße bei einem stationären Supermarkt keine Gedanken machen muss. Viele klassische Supermärkte sind bisher vor den notwendigen Ausgaben, der komplizierten Logistik und den Anforderungen an die Technik zurückgeschreckt und haben auf eigene Online-Angebote verzichtet, obwohl sie schon länger Konzepte für Lieferdienste in der Schublade liegen hatten und sie in kleinen Tests ausprobiert haben. Aber das könnte sich jetzt ändern, sagt Handelsforscherin Eva Stüber. Wir sehen, dass sehr, sehr viele Themen, die momentan auf der Tagesordnung stehen, sich letztendlich schon abgezeichnet haben, noch nicht mit der Intensität, und dass Corona ganz, ganz klar als Beschleuniger dieser Entwicklung auch wirkt. Und das spricht natürlich dafür, dass diese Entwicklungen, die wir momentan sehen, nicht temporär sind, dass die wieder verschwinden, wenn das Virus in unserem Leben nicht mehr so präsent sind, sondern dass das nachhaltige Entwicklungen sind, auf die wir uns langfristig dann auch einstellen müssen, die jetzt einfach früher präsent werden. Heißt im Klartext: Lebensmittel online bestellen wird normaler. Selbst unter den eingefleischten Fans des Wocheneinkaufs in Deutschland. Hier ist quasi das Herz unseres Gasthauses. Hier ist nämlich unsere Produktionsküche. Wilma von Westfalen öffnet die Tür zu einer Küche im ersten Stock des großen Kiepenkerls in Münster. Normalerweise wäre hier die Hölle los. Jetzt ist aber niemand da. Auf dem Herd stehen einsam zwei Töpfe mit kalt gewordenen Soßen, die ein Koch am Morgen vorbereitet hat. Die Kochlöffel hängen unberührt an ihren Haken. Leben kommt hier erst wieder am Wochenende rein, wenn der Lieferdienst seine Arbeit aufnimmt. Unter der Woche ist hier alles still. Es ist schon sehr arg zusammengeschmolzen. Wir versuchen, Abläufe schon sehr zu straffen, um eben auch da nicht wirtschaftlich jetzt auch noch total aus dem Gleichgewicht zu kommen. Wenn die Küche nur an 3 Tagen die Woche in Betrieb ist, liefert sie natürlich sehr viel weniger Gerichte als vor der Krise. Außerdem stehen seit März 2020 auch andere Speisen auf der Karte. Wir haben immer nur gedacht, wir wollen nicht jetzt von unseren Qualitätsstandards so abweichen. Und das ist dann so gewesen, dass wir, ich sag mal, ein Rinderfilet oder so zum damaligen Zeitpunkt nicht angeboten haben. Wir haben uns nicht getraut, knusprige Bratkartoffeln anzubieten, weil auch da hatten wir die Sorge, in so einem Behältnis ziehen die Feuchtigkeiten, werden pappig. Inzwischen mit einem Jahr Erfahrung stehen Rinderfilet und Bratkartoffeln wieder auf der Speisekarte, werden aber trotzdem nicht oft bestellt. Andere Gerichte, die eigentlich zum Standardrepertoire im großen Kiepenkerl gehören, sind dagegen dauerhaft verschwunden. Zum Beispiel die westfälischen dicken Bohnen mit Kassler und Mettwurst. Denn der Geschmack der Lieferkunden scheint ein anderer zu sein als der der Gäste vor Ort. Momentan läuft am besten ein sogenannter Bayern-Burger, royaler Bayern-Burger, mit so einem selbst eingelegten Coleslaw, den wir aus Weißkrautsalat machen. Burger stehen hoch im Kurs, sagt auch Lieferprofi Lieferando, der mit den zahlreichen Restaurants auf seiner Website Essen aus aller Welt anbietet. Bella Roma Pizzeria, Big Kebab House, Sushi Kaiser, Dachis Dorfgrill, Bella Asia, Roasted Burgers, Wasabi Express, Mr. Food Schnitzel Express, Zeus Grill, Tapas Factory, Wonder Waffel. Gesunde Gerichte werden beliebter, sagt das Unternehmen. Aber die Renner sind nach wie vor Pizza, Burger und andere Kalorienbomben. Semi Yalcin hat gerade eine Handvoll Döner in der Kölner Südstadt abgeliefert. Jetzt ist er bereit für den nächsten Auftrag. Im Vergleich zu früher hat der Fastfood-Anteil deutlich höher geworden. Liegt halt daran, dass Lieferando mehr Fokus darauf liegt. Ne? So, Severinstraße. Die Aufträge kommen direkt auf sein Smartphone. Eine App sagt ihm, wo er das Essen abholen soll. In diesem Fall in einem indischen Restaurant ein paar Straßen weiter. Dort holt Semi Yalcin mehrere Portionen Curry und Reis ab, verpackt in Aluschalen mit Pappdeckeln, die wiederum in Plastiktüten stecken. Er packt die Tüten behutsam in den würfelförmigen Rucksack, damit das Essen beim Fahren nicht aus den Aluschalen schwappt. Jetzt schön nebeneinander. Das eigentlich gehen. Nach der Auslieferung werden die Plastiktüten, die Aluschalen und die Pappdeckel vermutlich im gelben Sack landen. Bei 11 Millionen Lieferando-Bestellungen im Monat entsteht also ein riesiger Berg Müll. Glücklich ist Lieferando-Chefin Katharina Hauke darüber nicht. Verpackung ist ein Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen. Lieferando verkauft über seinen Webshop Pizzakartons, Burgerschachteln und Essensschalen aus Pappe. Besser als Alu, klar. Aber trotzdem Einweg. Ich sehe trotzdem, dass da noch viel Raum nach oben ist. Ja? Und wir sind sehr innovativ, was auch das angeht. Wenn ich jetzt denke in wiederverwendbare Verpackung, ja? Da geht sicherlich noch einiges. Also uns geht die Arbeit nicht aus und auch die Ideen, wie wir in diesem Bereich Nachhaltigkeit noch weiter nach vorne treiben können. Tatsächlich arbeiten schon mehrere Start-ups an alternativen Verpackungen. Sie bieten zum Beispiel Essensschalen, Pizzaverpackungen und Getränkebecher an, die nach der Benutzung gereinigt und wiederverwendet werden. Bislang hat sich aber noch keine dieser Ideen flächendeckend durchgesetzt. Wegwerfverpackungen aus Pappe und Plastik sind für die meisten Restaurants immer noch die billigste und hygienischste Möglichkeit, um ihr Essen warm und unversehrt zu ihren Kunden zu bringen. Lieferando-Fahrer Semi Yalcin radelt inzwischen zu seinem nächsten Auftrag. Er fährt eine vielbefahrene Straße entlang, nimmt eine Abkürzung durch das abends leere Großmarktgelände und schließt sein Rad wenige Minuten später vor einer McDonald's-Filiale an. Drinnen packt er eine Papiertüte mit Burgern und Pommes in den Rucksack, schwingt sich wieder aufs Rad und ist keine 20 Minuten später bei der Kundin. Hallo. Hi. Wieder unten am Fahrrad markiert er in der App auf seinem Smartphone den Auftrag als erledigt. Jetzt habe ich, ja, ist erstmal Pause. Nichts zu tun. Manchmal können diese Pausen ziemlich lange dauern. Jetzt in den letzten Wochen ist das auch schon passiert. Also da bin ich nach Hause, habe dort gewartet und da kam dann der nächste Auftrag erst wieder in einer Stunde oder so. Pausen kosten Lieferando Geld. Deshalb versucht das Unternehmen, seine Fahrer mit Hilfe eines Algorithmus so effizient wie möglich einzusetzen. Dafür wertet es genau aus, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten, in welchen Stadtteilen welches Essen bestellt wird. Und vergibt die Schichten entsprechend. Zu 100% genau ist das aber nie. Kann es auch gar nicht sein. Denn manchmal entscheiden Menschen spontan anders, als es der Algorithmus vermutet. Und darauf muss ein Lieferdienst reagieren. Er braucht also immer Fahrer, die sich bereithalten, um sofort liefern zu können. Die Wartezeiten sind ein Preis der Flexibilität. An diesem Abend klappt es mit den Bestellungen wie am Schnürchen. Kurz nach der Übergabe der Burger sitzt Sammy Jalzin wieder auf dem Rad. Aber dann muss er doch erstmal eine Zwangspause einlegen. Vor seinem nächsten Restaurant wartet schon eine größere Gruppe Selbstabholer. Und sie alle werden vor dem Lieferfahrer bedient. Hier dauert es jetzt schon 5 Minuten. Ne? Das ist ein bisschen viel für mich persönlich. Andere freuen sich vielleicht auch drüber. Deswegen ist mir das auch nicht so wichtig. Ne? Aber ob ich jetzt warte, wirst du sowieso bezahlt. Selbstverständlich ist das nicht im Lieferbusiness. Denn Lieferungen sind arbeitsintensiv. Die Anbieter brauchen viel Personal. Und Personal kostet Geld, das manche Online-Plattform lieber sparen würde. Wenn nötig, mit fiesen Tricks. Der amerikanische Fahrdienstvermittler Uber zum Beispiel ist berüchtigt dafür, dass er seine Fahrer nicht fest anstellt, sondern wie selbstständige Unternehmer behandelt. Der britische Essenslieferdienst Deliveroo hat seine Fahrer in Deutschland nur pro Bestellung bezahlt, nicht pro Stunde. Für Wartezeiten gab es also nichts. Diese Praxis hat den Unternehmen zwar viel Geld gespart, aber auch einmal mehr jede Menge schlechte Presse beschert. Digitale Sklaverei. Das Geschäft mit der Tagelöhnerei. Prekär geliefert. Fahrradessensboten begehren auf. Das Übel des Knopfdruckkapitalismus. Lieferando-Fahrer wie Sammy Jalzin bekommen nach Angaben des Unternehmens im Schnitt 12 Euro in der Stunde. Dafür zahlen die Restaurants eine Gebühr von 30% des Bestellwerts an Lieferando. Die frisst zwar in der Regel einen Großteil des Gewinns der Restaurants, für Lieferando ist sie aber eigentlich nicht hoch genug. Sammy Jalzin schafft 2,7 Bestellungen in der Stunde. Mehr geht nicht. Denn er kann ja immer nur eine Bestellung auf einmal ausliefern. Sonst würde das Essen kalt werden und die Kunden müssten stundenlang warten. Also knapp 3 Bestellungen pro Stunde, à 22 Euro im Schnitt, macht 18 Euro Gebühr für Lieferando. Nach Abzug von Lohn, Sozialversicherung, Steuern, Arbeitskleidung, Werbung, Technik und Verwaltung bleibt unter dem Strich ein Minus. Deshalb hat die Lieferplattform das Liefern weitgehend ausgelagert. Das organisieren die meisten Restaurants selbst und zahlen dafür eine deutlich geringere Gebühr von 13% des Bestellwertes. Dieses Modell ist weit verbreitet, sagt Deutschland-Chefin Katharina Hauke. Von den über 11 Millionen Bestellungen pro Monat machen über 90% der Restaurants ihren eigenen Lieferdienst auf. Lieferando kümmert sich dann nur noch um die Bestellungen via App oder Homepage, wickelt die Zahlung ab und erzielt damit Gewinn. Genug, um die Verluste durch die 5000 eigenen Fahrer mehr als wieder reinzuholen. In Herne beginnt Picknicklieferant Jonas Windeler seine Tour. Sein Chef hat ihm ein Klemmbrett mit mehreren DIN A4-Zetteln in die Hand gedrückt, das er jetzt im Führerhaus des Lieferwagens so anbringt, dass er es immer im Blick hat. So, hier siehst du halt die Zeiten, von wann bis wann du liefern kannst. Der Kunde bekommt jeden Tag ein 20 Minuten Zeitfenster, am Morgen schon. Das heißt, der weiß direkt genau, wann wir kommen. Ja, fahren wir los. Die Fahrzeiten sind so geplant, dass alle Kunden möglichst innerhalb ihres 20-Minuten-Zeitfensters bedient werden. Dafür muss die Übergabe beim Kunden aber auch zügig gehen. In der Regel parken wir immer in der zweiten Reihe. Geht einfach am schnellsten. Gehen wir an die Seite, laden die Sachen aus. Großartig einparken wird jetzt hier zu viel Zeit fressen. Jonas Windeler wirft einen Blick auf sein Klemmbrett und sieht nach, wie viele Kisten er hier ausliefern muss und wie schwer sie sind. Ja, okay, doch nicht über 100 Kilo. Das geht mit zweimal laufen. Sollte das gehen eigentlich. Also ich so bis 50 mache ich meistens, je nachdem wie man das in die Kisten stapeln kann. Mehr mache ich eigentlich nicht, weil ich da jetzt nicht... Ich denke an meinen Rücken, ne? Also ich versuche da groß jetzt nicht mich zu überschleppen. Das hat keinen Sinn. Also. Er öffnet das Rollo an der linken Seite des Lieferwagens, zieht die richtigen Kisten heraus, scannt sie ein, stapelt sie übereinander und trägt sie zwischen den parkenden Autos am Straßenrand zur Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Nummer 52. Die wird ganz oben sein. Die Treppen in den dritten Stock nimmt Jonas Windeler trotz der schweren Kisten im Eiltempo. Für den sportlichen 20-Jährigen kein Problem. Trotz Maske gerät er nicht einmal außer Atem. Guten Tag. Sollen wir jetzt mal anschauen bei Ihnen? Sehr schön. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Unten am Auto packt er die leeren Kisten ein, fährt weiter zur nächsten Kundin. Dann machen wir wieder zu und weiter geht's. Die Tourenplaner von Picknick versuchen die Wege zwischen den einzelnen Kunden möglichst kurz zu halten. Das spart Fahrzeit und damit Geld. So, auch wieder dreimal dieselbe Straße. Das ist ideal. Denn nur mit möglichst vielen Kunden in einem möglichst kleinen Gebiet kann Picknick die Routen effizient planen und dadurch Kosten sparen. So effizient, wie es sie früher schon einmal gab, in der Nachkriegszeit. Der Milchmann lenkt sein Gespann von Haus zu Haus und bringt Milchflaschen, Sahne oder Schmand. Ganz nach Wunsch. In den 40er und 50er Jahren war dieser Lieferdienst völlig normal, bequem und sehr beliebt. Die Kinder mochten gerne diese Milch, weil die ja ganz frisch war. Erinnerte sich der ehemalige Milchmann mit dem Spitznamen Schmandheini vor 20 Jahren im WDR-Fernsehen. Seine Route war jeden Tag die gleiche, die Lieferung pünktlich und zuverlässig. So schaffte er mehr Kundinnen an einem Morgen als Lieferando-Rider wie Semi Jalzin in einem ganzen Monat. Aber es war schön, nicht? Wenn man dann so praktisch, sagen wir mal, 600 Frauen gesehen hatte morgens, dann war man zufrieden, wenn sie alle zufrieden weggingen. Dann war unser einer auch zufrieden. Mhm. Das war dann schön. Nicht? Bei den Milchprodukten allein ist es nicht lange geblieben. Milchmänner wie Schmandheini haben irgendwann auch Brot geliefert, Gemüse und Obst. Ein fahrender Tante-Emma-Laden, natürlich mit einem winzigen Sortiment im Vergleich zu einem modernen Supermarkt. Picknick-Chef Frederik Knaut will in seinem Online-Shop beides kombinieren. Die Vorteile der Supermärkte von heute und die praktische Lieferung von damals. Das heißt für uns, wir sagen günstigster Preis, immer der günstigste Preis im Handel. Und gleichzeitig verlangen wir auch keine Liefergebühr. Es gibt 35 Euro Mindestbestellwert und ab dann kriegt man das eben gratis nach Hause geliefert. Und ein ganz wichtiger Baustein, um das zu schaffen, ist diese effiziente Liefermethode nach dem Milchmann-Prinzip. Der Nachteil dieser Methode: Kunden können bei Picknick nicht spontan bestellen wie bei Lieferando. In der Mittagspause den Einkauf in der App zusammenstellen und ihn abends geliefert bekommen, ist also nicht. Dafür gibt es andere Anbieter, wie zum Beispiel den Marktführer unter den Lebensmittellieferdiensten. Rewe bietet nach eigenen Angaben in vielen Städten inzwischen Auslieferungen am selben Tag an. Das heißt, wer bis 13 Uhr bestellt, bekommt seinen Einkauf schon um 17 oder 18 Uhr geliefert. Es geht aber sogar noch schneller. Die Berliner Start-ups Gorillas und Flink bieten in immer mehr Städten Lieferungen innerhalb von 10 Minuten an. Dafür betreiben sie Warenlager in den Stadtteilen, von denen aus die Kuriere mit dem Fahrrad zu den Kunden fahren. Dafür bieten sie ein deutlich kleineres Sortiment als Rewe und Picknick. Und sie funktionieren nur in großen Städten, mit vielen Kunden auf engem Raum. Anders als früher der Milchmann und heute Picknick. Picknicklieferant Jonas Windeler hat seine Route fast abgearbeitet. Auf seinem Zettel stehen nur noch ein paar Kunden. Er stoppt in einem Wohnviertel mit schmucken Eigenheimen. Ein Familienhaus, das ist besser geht's nicht. Eine ältere Frau öffnet die Tür, daneben ihre Tochter und ihre Enkelin. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Danke sehr. So, war beim letzten Mal alles in Ordnung bei Ihnen? War alles in Ordnung. Sehr gut. Die Familie ist bis zum vergangenen Jahr immer selbst zum Wocheneinkauf in den Supermarkt gefahren. Aber mit Corona-Masken und Abstandsregeln ist ihr das nicht mehr so recht geheuer. Weniger einkaufen. Wir wollen wenig wie möglich einkaufen gehen. Seit Beginn der Pandemie bestellen sie bei Picknick. Aber auch danach wollen sie nicht ganz zurück in die alte Welt, sagt die Großmutter. Meine Tochter wohnt hier, die bestellt mit Sicherheit weiter. Für Picknick-Mitgründer Frederik Knaut sind neue Kunden immer eine gute Nachricht. Denn die Liefermethode nach dem Milchmann-Prinzip funktioniert nur kostengünstig, wenn möglichst viele Kunden im Viertel bei Picknick bestellen. In Summe sind wir aktuell natürlich im Expansions- und Wachstumsmodus. Insofern investieren wir da auch noch stark. Daran hat auch die Supermarktkette Edeka ihren Anteil. Die hat sich nämlich an Picknick beteiligt, um neben ihren stationären Supermärkten auch im Onlinehandel mitzuspielen. Größe ist auch für Marktführer Rewe nicht unwichtig, sagt Raschko Lazovic, der zuständige Mann für den Lieferservice. Egal, ob ich einen Kunden pro Tag habe oder Millionen Kunden pro Tag habe, den Shop, die Kommissioniersoftware, die Tourenplanung, also all diese Thematiken brauche ich ja trotzdem. Und deswegen ist gesundes Wachstum wichtig. Inzwischen ist auch Amazon an Lebensmittellieferungen interessiert. Der amerikanische Online-Riese hat bisher so ziemlich alles im Sortiment, was man nicht essen kann. Und ist in fast allen Bereichen absolut dominant. Als Online-Supermarkt aber noch nicht. Den Markteinstieg von Amazon im Lebensmittelsegment, also mit frischen Lebensmitteln, der ist ja mit großer Spannung erwartet worden, weil die Handelswelt ja gelernt hat, wenn Amazon ein Thema anpackt, dann kommt da sehr, sehr schnell Bewegung ein. Jetzt sind sie 3,5 Jahre auf dem deutschen Markt unterwegs circa. Und es hat sich bisher noch nicht so viel getan. Was nicht heißen soll, dass an dieser Stelle nichts mehr zu erwarten ist. Amazon könnte also bald ganz groß einsteigen. Der Konzern wird den Markt der Lebensmittellieferdienste aber wohl nicht so beherrschen können, wie er viele andere Bereiche des Onlinehandels beherrscht, glaubt Handelsforscherin Eva Stüber. Wir sind momentan noch weit davon entfernt, dass die bestehenden Online-Lebensmittelanbieter sich gegenseitig Kunden abnehmen. Das heißt, ein Konkurrenzkampf wird erst viel später einsetzen, beziehungsweise kann überhaupt nur einsetzen in Bereichen, in denen die Auswahl schon besteht. Aber für Gesamtdeutschland wird das auf jeden Fall noch dauern. Da gibt es noch genug Menschen und damit Kunden und Kundinnen, die die einzelnen Shops für sich abgreifen können. Ein friedliches Nebeneinander der Online-Supermärkte also. Und sogar noch Platz für neue Anbieter. Zumindest für die nächsten Jahre. Bei den Lieferanten von Pizza, Burger und Co. sieht das völlig anders aus. Da ist der Konkurrenzkampf schon Geschichte. Bestell Pizza und mehr ohne Schnickschnack bei pizza.de. Per App oder Web schnell und günstig deine direkt Mutter zu dir bestellt nach Hause. Pizza. Online oder per App. Lieferheld. Dein Lieblingsessen. Jeden Tag. Foodora. Wir liefern, du genießt. Werbeschlacht im Pizzakrieg. So die medienwirksame Bezeichnung für den erbitterten Kampf der Essenslieferanten um die Vorherrschaft auf dem deutschen Markt vor ein paar Jahren. Der Verdrängungswettbewerb hat die Konkurrenten eine Dreiviertelmilliarde Euro gekostet. Für Werbung um die Kunden der anderen. Und die meisten Anbieter am Ende ihrer Existenz, sagt Handelsexpertin Eva Stüber. So einen Kampf hält man nur über gewisse Zeit durch, beziehungsweise gibt es ja dann auch eine strategische Entscheidung, ob man sich nicht erstmal auf andere Märkte dann auch fokussiert. Vor 2 Jahren war alles vorbei. Takeaway hat alle Konkurrenten geschluckt. Lieferheld, Foodora, Pizza.de, alle aufgekauft für knapp 1 Milliarde Euro. Frei nach dem Motto, es kann nur einen geben. Es ist Zeit für Lieferando.de. Alles, was du willst. Ob Suppen, Käsespätzle oder etwas Leckeres zum Teilen. Ganz einfach zu dir geliefert. Ich bin der Lieferando-Mann. Lieferando ist übrig geblieben und quasi Monopolist bei den Essenslieferdiensten. Für die meisten Experten war das allerdings keine große Überraschung. Denn anders als die Online-Supermärkte müssen die Lieferanten von warmen Mahlzeiten nicht nur um hungrige Kunden werben, sondern auch um Anbieter, sprich Restaurants. Und da ist die Größe entscheidend, erklärt die Handelsforscherin Eva Stüber. Letztendlich agiert ein Lieferando als Plattform an dieser Stelle und ist davon abhängig, viele attraktive Anbieter auf seiner Plattform zu haben. Das heißt, es braucht eine kritische Masse, damit das Modell funktionieren kann. Mit genug Angebot kann überhaupt erst eine Nachfrage erzeugt werden. Wenn die Nachfrage hoch genug ist, dann steigt gleichzeitig wieder das Angebot. Deswegen sind die verschiedenen Anbieter natürlich mit sehr, sehr hohen Marketinginvestitionen in den Markt eingestiegen, um auf sich aufmerksam zu machen, um diese kritischen Massen dann auch zu erreichen. Im Klartext heißt das, je größer, desto besser. Eine Plattform wie Lieferando will möglichst alle Restaurants haben und damit alle Kunden. Hallo, hier ist Lieferando. Ja, super, dritter Stock bitte. Jawohl. Lieferando-Rider Sammy Jalzin beliefert seine nächste Kundin in einem Mietshaus. Hallo, Abend. So. Er packt vorsichtig die Aluschalen aus seinem Rucksack. So angeben. Trotz der Kölner Kopfsteinpflasterstraßen ist alles heil geblieben. Nichts ausgelaufen, nichts übergeschwappt. Guten Appetit. Dankeschön. Das ist der Nerv. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank und schönen Abend. Ciao. Die Kundin gibt Sammy Jalzin einige Münzen Trinkgeld. Oh, das kann ich ja einer ausgeben. Das war echt nett, 4 Euro. Hat sich wohl gelohnt, das vorsichtige Einpacken. Das scheint die Kundin gehört zu haben und ruft noch hinterher. Sie arbeitet selbst bei Lieferando und weiß, wie anstrengend der Job sein kann. Ich bin der Sammy, hi. Ich bin der Betriebsratsvorsitzende. Also wenn du mal nächstes Mal liest, weißt du Bescheid. Ciao, ne? Sammy Jalzin hat vor etwa einem Jahr den Kölner Betriebsrat bei Lieferando mitgegründet. Schon bei seinem vorherigen Arbeitgeber Foodora war er als Betriebsrat tätig. Ich bin damals befördert worden zum Teamleiter und habe so ein bisschen Einblick hinter die Kulisse gekriegt. Das war unorganisiert, das war sehr nebulös. Man hat gemerkt, auf die Fahrer wird nicht so viel Wert gelegt. Es ging halt immer um Performance, aber andererseits kein Datenschutz, keine Arbeitssicherheit und keine Führungsqualitäten beim bestehenden Team. Nach der Übernahme war es nicht besser. Lieferando hat einen miesen Ruf als Arbeitgeber. Immer wieder beschweren sich Fahrer über fehlende oder schlechte Arbeitskleidung. Zudem hat das Unternehmen nicht genügend Fahrräder, um allen Mitarbeitern eines zu stellen. Viele fahren deshalb mit dem eigenen Rad. Reparaturen und Verschleiß wurden nicht bezahlt. Seit einiger Zeit können die Kunden das Trinkgeld schon digital bei der Bestellung in der App bezahlen, statt den Ridern an der Haustür ein paar Münzen in die Hand zu drücken. Auch darum gab es prompt Ärger, weil das Geld immer wieder nicht bei den Fahrern ankam. Die waren so unkooperativ, teilweise angebildet, dass man Fahrer einfach verarschen kann. Und manchmal hat es sicher geklappt, vor allem in der Anfangsphase, das will ich gar nicht leugnen. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. An den Arbeitsbedingungen habe sich einiges verbessert, versichert Sammy Jalzin. Inzwischen zahlt das Unternehmen für den Verschleiß der Privatfahrräder eine Erstattung. Allerdings bekommen die Rider kein Geld, sondern Amazon-Gutscheine. Ob das okay ist, muss jetzt ein Gericht entscheiden. Immerhin scheint das Problem mit dem Trinkgeld gelöst zu sein. Trotzdem bleibt für den Betriebsrat genug zu tun. Ich hatte heute wieder 2 Kollegen. Thema Arbeitssicherheit, das andere war, mir wird mein Lohn nicht ordentlich ausgezahlt. Das sind beides Sachen, die kriegen wir geregelt jetzt in der nächsten Woche. Deutschland-Chefin Katharina Hauke jedenfalls hat zu ihrem Amtsantritt im Herbst 2020 angekündigt, dass sie eine bessere Zusammenarbeit mit den Betriebsräten will. Auch wenn das Personal nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Kein Wunder, denn obwohl Lieferando mit den eigenen Fahrern Verluste macht, sind sie in ihren knallig-orangenen Klamotten eine gute Werbung und damit wichtig für das Unternehmen. Es ist uns auch wichtig, in Deutschland orange sichtbar zu machen. Ja, Sichtbarkeit ist ja auch für uns wichtig und hat einen Netzwerkeffekt für jeden, der orange auf der Straße sieht und hungrig wird. Da steckt wieder eine Bestellung dahinter. Lieferando will weiter wachsen. Denn auch wenn die Plattform im Moment den Markt beherrscht, ihr Quasi-Monopol ist keineswegs so sicher, wie man denken könnte. Trotz des gewonnenen Pizzakriegs lockt der milliardenschwere Markt mit Essensbestellungen immer wieder neue Konkurrenten an. Zuletzt das finnische Unternehmen Volt. Oder den Großhändler Metro, der in Kooperation mit Google-Bestellungen direkt in der Google-Suche und bei Maps anbietet. Die größte Konkurrenz für Lieferando bleiben aber die Bestellungen, die gar nicht über eine große Plattform laufen, sondern bei denen die Kunden einfach direkt in ihrem Lieblingsrestaurant bestellen. Ganz altmodisch, per Telefon. An diesen Bestellungen verdient nur das Restaurant. Lieferando geht leer aus. Und kämpft dagegen mit einem nicht ganz sauberen Trick, um die Direktbesteller doch auf die eigene Plattform zu locken. Dafür baut Lieferando Webseiten mit einer Adresse, die fast genauso aussieht wie die eines Restaurants mit vielen Direktbestellern. Wenn ein Kunde seine Lieblingspizzeria googelt, dann erscheint diese Schattenwebseite ganz oben in der Liste und leitet automatisch zu Lieferando weiter. Kunden müssen also schon genau hinsehen, wenn sie direkt bei ihrem Lieblingsrestaurant bestellen wollen. Schattenwebseiten sind völlig legal. Aber für die Gastronomen in Existenznöten mehr als nur ein Ärgernis. Lieferando weist jede böse Absicht von sich. Das Unternehmen nennt die Praxis einen Service für kleine Restaurants, die damit auch ohne großes Werbebudget bei Google ganz nach oben gepusht werden. Im großen Kiepenkerl in Münster klingelt das Telefon kaum noch. Der Lieferservice läuft, aber die Kunden bestellen meist digital. Wilma von Westfalen hat ihren eigenen Lieferdienst aufgegeben. Zu viel Arbeit, sagt sie. Dadurch, dass wir gesehen haben, dass im Frühjahr das doch sehr komplex ist, wenn man sowas selber verwaltet und auch immer wieder mal vergisst, da ist eine Beilage aus, dann haben sie die noch im Shop drin, muss man mit dem Gast wieder konferieren. Also es war auch immer irgendwie alles so ein bisschen aufwendiger. Die Münsteranerin hat sich einen Profi gesucht, der sich um den Online-Shop kümmert, um die Bezahlung und um die Werbung. Also den ganzen Service von Lieferando bietet, aber ohne die hohen Gebühren. Ich bin Fadi Abugabi, ich bin Informatiker und habe mich vor circa 2,5 Jahren dazu entschieden, eine Alternative zu bauen für Restaurants zu den großen Plattformanbietern, die für alle gerecht ist. Fadi Abugabi hat zusammen mit seinem Bruder eine eigene Plattform entwickelt. Münster ist. Eigene Fahrer gibt es nicht. Ums Ausliefern müssen sich die Restaurants selbst kümmern. Für die Vermittlung bezahlen sie 10% des Bestellwerts, statt 13% wie bei Lieferando. Und die Gebühr ist gedeckelt auf maximal 250 Euro im Monat. Das heißt, wir können nur bis zu einem bestimmten Grad mitverdienen. Alles, was darüber hinausgeht, bleibt beim Gastronomen. Und diese Methode scheint zu wirken. Stand März 2021 sind auf der Plattform in Münster mehr als 50 Restaurants gelistet. Außerdem ist das Unternehmen auch noch in 11 weiteren, meist kleinen Städten vertreten, darunter Coesfeld, Euskirchen und Gronau. Der Markt bietet also durchaus noch Platz für Nischenanbieter wie Münster ist. Eine ernstzunehmende Konkurrenz für Lieferando wird daraus aber nicht. Uns reicht es völlig, wenn das Ganze erfolgreich ist, wenn das Ganze Win-Win-Situationen erzeugt und alle einfach fair und glücklich Essen bestellen können. Das ist, was wir wollen. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie einen goldenen Lamborghini fahren. Das ist das muss nicht unbedingt sein. Davon ist auch Wilma von Westfalen im großen Kiepenkerl weit entfernt. Die Bestellplattform hilft zwar, an guten Samstagen liefert sie bis zu 200 Essen aus. Das ist aber nichts im Vergleich zu früher. Da waren es bis zu 1200 Essen, also 6-mal mehr. Die Einnahmen aus dem Lieferdienst reichen gerade so, um die Fixkosten zu bezahlen. Das ist ein Service-Modul, was wir jetzt eben einfach mal zu der Hauptleistung gemacht haben. Und wenn die Nachfrage bestehen würde, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass man das irgendwie noch immer in so einer kleinen Form noch weiter dann auch vielleicht auch generell laufen lässt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auch notwendig ist. Ob der Bayern-Burger oder der Leberkäse auch nach Corona noch frei Haus geliefert werden in Münster, ist also noch nicht entschieden. Wilma von Westfalen fiebert jedenfalls dem Tag entgegen, an dem sie endlich mal wieder ein volles Haus haben wird. Nicht nur aus finanziellen Gründen. An Kundschaft dürfte es ihr nicht fehlen. Die meisten Leute haben die Nase voll von Corona-Lockdown und Essen aus der Aluschale. Sie wollen wieder raus. Ja, schon einfach ein bisschen der Kontakt mit den Menschen schon so. Und einfach mal irgendwo anders zu essen, anstatt zu Hause. Das fehlt allgemein einfach, sich fertig zu machen, sich irgendwo hinsetzen zu gehen, einfach mal ein bisschen quatschen mit Freunden, rauszugehen, einen Grund zu haben, wirklich mal was Anständiges zu machen, ja. Also am liebsten draußen sitzen, bedient zu werden, ja, alles. Also ich freue mich sehr darauf und einfach mal wieder rauszugehen, sich in ein schönes Restaurant zu setzen, jetzt gar nicht auf ein spezielles Essen, aber einfach mal wieder so das Gesellschaftliche zu genießen. Gute Aussichten für die Gastronomen also, weniger gute für Lieferando. Deutschland-Chefin Katharina Hauke ist allerdings fest entschlossen, ihre Corona-Kunden auch nach der Pandemie zu behalten und das Geschäft noch weiter auszubauen. Und sie bestellen im Durchschnitt, ja, derzeit einmal pro Monat. Aber grundsätzlich essen sie dreimal am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Unser Ziel ist jetzt mal, sie überall dort für sie als First Choice, ja, oder als Möglichkeit gesehen zu werden. Frühstück, Sonntag, lass uns bei Lieferando bestellen. Außerdem will Lieferando künftig nicht nur mit warmen Mahlzeiten Geld verdienen. Das Unternehmen experimentiert auch mit Lebensmittellieferungen. Neue Konkurrenz für Picknick und Frederik Knaut. Auch der hofft, seine neuen Kunden aus Pandemiezeiten zu halten und denkt bereits über zusätzliche Geschäftsfelder nach. Lebensmittel sind aus Logistikperspektive sehr spannend, weil es eine sehr hohe Frequenz bedeutet. Wir brauchen jede Woche frische Lebensmittel und dadurch sind wir dann doch recht oft in jeder Straße und können mit der Fahrt zum Haushalt und der Fahrt zurück theoretisch auch noch andere Dinge machen. Die Picknickfahrer nehmen jetzt schon Retourenpakete mit. Das heißt, sie nehmen ihren Kunden den Weg zur Post ab, wenn sie etwas online bestellt haben und zurückschicken wollen. Handelsforscherin Eva Stüber ist sich sicher, dass die Lieferdienste erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Wenn es zu einer Selbstverständlichkeit wird für immer mehr Menschen, dass Lebensmittel auch online gekauft werden, dann werden auch verstärkt andere Produkte nochmal online gekauft. Umso mehr andere Produkte online gekauft werden, umso mehr werden wiederum Lebensmittel online gekauft. Das heißt, da ist so ein Kreislauf, der sich gegenseitig befeuert. Die Lieferdienste sind da. Und sie werden bleiben. Auch wenn Corona irgendwann Geschichte ist und die Menschen wieder ohne Ansteckungsgefahr in den Supermarkt gehen oder sogar abends mit Freunden im Restaurant sitzen. In Zukunft werden trotzdem immer mehr Leute immer öfter Essen und Lebensmittel online bestellen und an der Wohnungstür entgegennehmen. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Ganz im Gegenteil, die Lieferdienste sind ganz schön praktisch. Damit dieser praktische Nutzen für die Kundinnen und Kunden aber nicht auf Kosten anderer geht, müssen für die Branche klare Regeln gelten. Die Fahrer müssen unter guten Bedingungen arbeiten, die Gastwirte trotz der Lieferkosten von ihrer Arbeit leben können und die Kundinnen und Kunden nicht im Verpackungsmüll ersticken. Wenn die Anbieter das hinkriegen, dann kann der Boom der Lieferdienste ein wirklicher Fortschritt sein, von dem nicht nur die Unternehmen profitieren, sondern möglichst alle. Hallo, hier ist Lieferando. Ja, super, dritter Stock bitte. Jawohl. Bestellung satt. Der Boom der Essenslieferdienste. Ein Feature von Johannes Zuber. Es sprachen Sebastian Schlemmer, Svenja Wasser, Regina Münch und Richard Hucke. Technische Realisation Werner Jäger und Kerstin Grimm. Regieassistenz Luca Tubol. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Linda Staude. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021. WDR 5.